reißt mir der Stundenschlag mein Leben aus dem Leib. Ich sinke in das Buch Vergangenheit. Dort fülle ich irgendwann eine Seite oder gerade ein Wort. Dort wird mein Leben festgeschrieben für alle Zeit. Was muss ich tun, dass ich bestehe? Bis zum harten Zeitgericht, wohl im letzten Windschrankzug, ich die Neige lehre. Stück für Stück, kein Tag kommt je zurück, dass ich ihn besser lebe. Manch mein Freund, den ich verraten hab, verzeiht mir je. Jede Frau ist mein Leben, trägt ein Bild von mir. Das reißt dir niemand aus dem Herzen, nicht einmal ich. Ich gib alles fort und überleg nicht mal, wie schnell ein Mensch verletzt, verloren ist. Und 100 gut gemeinte Sprüche kommen dann zu spät. Ja, so ein kleines Wort, das macht schon mitunter taub. Was muss ich tun, dass ich bestehe? Sind jetzt